Dann liest du Spiegeleier. Stellst dir vor, wie sie aussehen und wie sie schmecken und überprüfst, ob du dabei ein angenehmes oder ein unangenehmes Gefühl bekommst. Sie versuchte es ein paar Mal und hatte dann einen Weg, Entscheidungen zu treffen. Sie fing damit an, alle möglichen Dinge in ihrem Leben schnell und unbewusst zu entscheiden. Nachdem sie einige Male diesen Prozess durchlaufen hatte, war er begradigt. Genau das Gleiche passiert, wenn man lernt, ein Auto zu fahren. Der Prozess wird unbewusst. Das Bewusstsein scheint eher mit den Dingen beschäftigt zu sein, von denen wir noch nicht so genau wissen, wie sie richtig gemacht werden. Wenn wir wissen, wie sie richtig gemacht werden, tun wir sie automatisch. Mann, wir haben uns gefragt, wie es mit dem Zugang zu Gerüchen ist. Wir haben ein bisschen damit experimentiert und herausgefunden, dass man ins Visuelle geht, um ein Objekt zu sehen, und dann auf den Geruch kommt. Nicht notwendigerweise. Du gehst durch die Sequenz, die du beschrieben hast. Du hast gesagt, wir haben herausgefunden, dass man. Und dann hast du dich selbst beschrieben. Das ist ein sehr verbreitetes Muster in der Psychologie, soweit ich weiß. Thomas Sass sagt, jede Psychologie ist entweder eine Biografie oder eine Autobiografie. Die meisten Leute therapieren sich selbst anstatt die anderen. Um spezifischer auf deine Feststellung einzugehen, Menschen können sich auf vielen verschiedenen Wegen Zugang zu olfaktorischer Erfahrung verschaffen. Eines der Dinge jedoch, die ihr beobachten könnt, wenn Leute sich einen Geruch zurückholen, ist, dass sie ihre Nasenflügel bewegen. Das ist ein direktes, sinnlich wahrnehmbares Signal, genau wie die Augenbewegungen, über die wir gesprochen haben. Direkte, sinnlich wahrnehmbare Signale sind, an denen ihr erkennen könnt, welche Erfahrung der andere im Moment gerade macht. Vielleicht ist er sie vorher visuell, kinästhetisch oder auch auditiv angegangen, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall könnt ihr die Bewegung der Nasenflügel beobachten. Nehmt deinen Nachbarn als Partner. Entscheidet euch, wer A und wer B ist. Ich möchte, dass A beobachtet, welche Reaktion B auf die Frage zeigt, die ich stellen werde. A, mache deine Sinneskanäle klar und beobachte die Nase deines Partners. B, wann hast du zum letzten Mal eine kräftige Prise Ammoniak genommen? Gibt es noch irgendwelche Zweifel? Es ist eine unwillkürliche Reaktion. Gewöhnlich atmet man ein, wenn sich die Nasenflügel bewegen. Ich möchte, dass ihr alle noch etwas anderes ausprobiert, etwas Ähnliches. Denn ich möchte noch etwas demonstrieren. Als Kinder habt ihr eine Menge Erfahrung gesammelt. Vielleicht hattet ihr eine Großmutter, in deren Wohnung ein ganz spezieller Geruch war. Vielleicht gab es eine besondere Mahlzeit, eine Wolldecke oder ein kleines Stofftier oder irgendetwas anderes, was für euch sehr bedeutsam war. Nehmt irgendetwas aus eurer Kindheit und fühlt es entweder oder sprecht mit euch selbst darüber oder seht es in euren Händen. Wenn ihr es in einem dieser Systeme habt, nehmt einen tiefen Atemzug und lasst euch dadurch irgendwo hintragen, wohin es auch sei. Versucht das eine Minute lang. Das ist eine Möglichkeit, sich Gerüche zugänglich zu machen. Es gibt genauso viele Möglichkeiten, mit dieser Information etwas anzufangen, wie es euer Einfallsreichtum erlaubt. Wenn ihr Katatymes Bilder erleben in eurer Arbeit benutzt, so gibt es einige Klienten, bei denen ihr es automatisch benutzt und es klappt prima. Mit anderen würdet ihr es nicht einmal versuchen. Nach welchem Kriterium entscheidet ihr euch? Wisst ihr das? Wenn sie leicht visualisieren können, macht ihr Katatymes Bilder erleben, stimmt's? Wir schlagen euch vor, es umgekehrt zu machen. Denn für Leute, die normalerweise nicht bewusst visualisieren, ist das katatyme Bilder erleben eine tiefgreifende, bewusstseinserweiternde neue Erfahrung. Das ist das Prinzip der Überlappung, Overlap. Zuerst geht man immer in denjenigen Bewusstseinszustand, den die Person mit ihren Prädikaten anzeigt. Von dort kann man in jede andere Erfahrung überlappen und dann die Person darin trainieren, es selbst zu tun. Richard, ich kenne das von mir selbst. Vor 4 Jahren konnte ich keine visuellen Vorstellungen entwickeln. Ich wusste tatsächlich nicht, dass Menschen das können. Ich dachte, dass die Leute blöffen, die Katatymes Bilder erleben machten. Ich hatte keine Ahnung, dass sie tatsächlich Bilder sehen. Und als ich versuchte herauszufinden, was es damit auf sich hatte, wurde mir klar, dass es diese Unterschiede zwischen Menschen gibt. Ich fing dann an, das Visualisieren zu üben. Natürlich versuchte ich es zuerst, indem ich zu mir selbst sprach. Oder indem ich Gefühle hatte, was ein übliches Vorgehen von Leuten ist, die Schwierigkeiten beim Visualisieren haben. Sie sagen zu sich selbst, so ein Mist. Ich sollte mich mehr anstrengen und noch genauer hinsehen. Und fühlen sich dann frustriert. Natürlich, je mehr ich mit mir selbst redete und je mehr Gefühle ich hatte, desto weniger war ich imstande, Bilder zu sehen. Ich musste lernen, zu überlappen. Ein Gefühl zu nehmen oder einen Ton und dann die visuelle Dimension hinzufügen. Ihr könnt die Überlappungstechnik anwenden, um einen Klienten darin zu trainieren, alle Systeme zu benutzen. Ich denke, es ist für jeden Menschen vorteilhaft, wenn er das kann. Ihr selbst könnt darauf achten, welches der Repräsentationssysteme ihr gut entwickelt und verfeinert habt und mit welchen ihr Schwierigkeiten habt. Dann könnt ihr mit Hilfe der Überlappungstechnik trainieren, jedes System so verfeinert zu benutzen wie euer bestentwickeltes. Angenommen, ihr hättet eine gut entwickelte Kinästhetik, aber könntet nicht visualisieren. Ihr könntet fühlen, wie ihr eure Hand nach einem Baum ausstreckt und seine Rinde berührt. Ihr erforscht sie taktil so lange, bis ihr eine richtige, gute kinästhetische Halluzination habt. Ihr könnt eure Hand visualisieren und dann mit eurem geistigen Auge sehen, was hinter der Hand ist und wie der Baum aussieht, auf der Grundlage der Tastempfindungen, während ihr das Raue, die Struktur und die Temperatur der Rinde fühlt. Oder ihr könnt ohne Schwierigkeiten visualisieren und wollt euch auditiv entwickeln. So könnt ihr vor eurem geistigen Auge sehen, wie ein Auto um eine Ecke jagt und dann die Reifen quietschen hören. Mann, würde ein von Geburt an blinder Therapeut im Nachteil sein? Visuelle Zugangshinweise stellen nur eine Möglichkeit dar, diese Information zu bekommen. Es gibt noch andere, genauso interessante Dinge, die euch zu der gleichen und auch zu weiterer Information verhelfen können. Zum Beispiel, die Stimmlage ist höher bei visuellem Zugang und tiefer bei kinästhetischem. Das Tempo beschleunigt sich bei visuellem und verlangsamt sich bei kinästhetischem Zugang. Die Atmung geht höher in den Brustkorb bei visuellem Zugang und tiefer in den Bauch bei kinästhetischem. Es gibt Unmengen von Hinweisen. Was wir machen ist, dass wir euch die Sachen Stück für Stück geben. Euer Bewusstsein ist begrenzt auf der Skala 7 plus bis minus 2 Chunks Information. Was wir tun, ist euch zu sagen, seht, normalerweise achtet ihr auf andere Dimensionen der Erfahrung. Hier ist eine Dimension, von der wir möchten, dass ihr sie beachtet und herausfindet, wie ihr sie wirkungsvoll benutzen könnt. Ich kann die gleiche Information bekommen, wenn ich auf die Stimmlage, die Tempoveränderung oder die Atmung des anderen achte oder auf die Veränderung in der Hautfärbung seines Handrückens. Jemand, der blind ist, hat andere Möglichkeiten, diese Informationen zu bekommen. Wir haben herausgefunden, dass wenn Leute lernen, sich Zugang zu der Information Repräsentationssysteme zu verschaffen, ihnen der Weg über die Augenbewegungen am leichtesten fällt. Wenn sie diesen Weg beherrschen, können wir ihnen leicht andere Dimensionen beibringen. Ihr könntet denken, ein blinder Therapeut sei im Nachteil. Andererseits sind wir bis zu einem gewissen Grade alle blind. Der nicht sehende Mensch, der auch keine Chance hat zu sehen, ist gegenüber den meisten anderen Kommunikatoren im Vorteil. Er weiß, dass er blind ist und dass er seine anderen Sinne entwickeln muss, um seine Blindheit zu kompensieren. Zum Beispiel hatten wir vor ein paar Wochen einen Mann im Seminar, der gänzlich blind war. Ein Jahr zuvor hatte ich ihm beigebracht, wie er es schaffen kann, Repräsentationssysteme mit anderen Mitteln zu erkennen. Nicht nur, dass er es überhaupt konnte, er konnte es sogar jedes Mal genauso gut wie der sehende Teilnehmer im Seminar. Die meisten Menschen, die ich getroffen habe, hatten ein Handicap in Bezug auf ihre Fähigkeit, ihre Sinne zu benutzen. Die kriegen eine Unmenge Erfahrung einfach nicht mit, denn sie operieren auf einer Grundlage, für die die Bezeichnung vorgefasste Meinung noch zu kurz greift. Sie operieren auf der Basis ihrer eigenen inneren Welt und versuchen, außen etwas zu finden, was ihr entspricht. Das ist übrigens ein gutes Rezept für andauernde Enttäuschungen. Der beste Weg, euer Leben mit einer Menge von Enttäuschungen zu bereichern, besteht darin, euch ein Bild von den Dingen zu konstruieren, wie ihr sie gerne hättet, und dann zu versuchen, alles nach diesen Bildern zu gestalten. Dann werdet ihr so lange enttäuscht sein, wie die Welt nicht eurem Bild entspricht. Ihr werdet keinen besseren Weg finden, um euch selbst in einem konstanten Zustand der Enttäuschung zu halten. Denn ihr werdet die Welt nicht dazu bringen, sich eurem Bild anzupassen. Eine andere ergiebige Quelle für Informationen über den internalen Prozess sind die motorischen Programme, die sich jemand zugänglich macht, wenn er an eine Aktivität denkt. Zum Beispiel, Anne, würdest du dich bitte mal normal hinsetzen, die Beine nicht übereinander geschlagen? Danke. Ich möchte dir zuerst eine vorbereitende Frage stellen. Hast du einen Führerschein? Ja. Fährst du bevorzugt mit einem bestimmten Wagen? Ja. Okay, jetzt kommt die Frage, von der ich möchte, dass du sie nicht laut beantwortest, sondern sie anhörst und innerlich die Antwort findest. Hat dein Wagen eine Handschaltung oder ein automatisches Getriebe? Hat noch jemand die Antwort mitbekommen? Ich möchte, dass ihr sie ratet und dann überprüft. Mann, Knüppelschaltung. Okay, woher weißt du das? Mann, sie hat geschaltet. Ich sah, wie sie ihre rechte Hand bewegte. Kannst du aufgrund der Bewegung sagen, ob der Wagen manuell geschaltet wird oder eine Automatik hat? Mann, er wird manuell geschaltet. Nun, Anne, stimmt das? Nein. Nein, er hat eine Automatik. Hatte jemand diese Antwort? Frau, ja, denn mir ist aufgefallen, dass sie klein ist. Sie würde sicher nicht gerne einen Wagen mit Handschaltung fahren. Okay. Hat irgendjemand seine sinnliche Erfahrung genutzt, um zu der Antwort zu kommen? Nun, lasst mich die Frage direkt beantworten. Wenn ihr Annes Füße beobachtet hättet, würdet ihr die Antwort auf diese Frage bekommen haben. Einer der Unterschiede zwischen den motorischen Programmen beim Fahren, mit und ohne Automatik, ist, ob ihr eine Kupplung zu betätigen habt oder nicht. Wenn ihr genau hingesehen hättet, wäre euch aufgefallen, dass sich die Muskeln in ihrem rechten Bein gespannt haben und nicht in ihrem linken. Und somit hättet ihr die Antwort gehabt. Wenn ihr Leuten eine Frage stellt, die motorische Programme einbezieht, so könnt ihr beobachten, welche Teile ihres Körpers sie benutzen, um Zugang zu der entsprechenden Information zu bekommen. Es gibt kein Vakuum im Menschen, aus dem die Information herauskommt. Wenn Menschen Information brauchen, um eine Frage zu beantworten, so müssen sie sich Zugang zu einer der Repräsentationen dieser Informationen verschaffen. Auch wenn sie vielleicht nur eines dieser Systeme ins Bewusstsein bringen, so werden sie sich doch alle Systeme unbewusst zugänglich machen, um die betreffende Information zu bekommen. Anne, wir haben auch einen Wagen ohne Automatik und ich fahre mit beiden. Du fragst mich, mit welchem ich bevorzugt fahre. Wenn du mich gefragt hättest, fährst du auch mit einem anderen Wagen? Und mich dann etwas in Bezug auf diesen Wagen gefragt hättest, würde mein motorisches Programm anders gewesen sein. Wenn ich daran gedacht hätte, den anderen Wagen zu fahren, hätten sich dann meine Beine anders bewegt? Ja, nur wenn eine Kupplung vorhanden ist, benutzt du deinen linken Fuß. Achte mal darauf, wie ihr die folgende Frage beantwortet. In den Häusern oder Wohnungen, in denen ihr lebt, egal ob sie gemietet sind oder euch gehören, habt ihr alle Eingangstüren. Wenn ihr eure Wohnung oder euer Haus betretet, öffnet sich die erste Tür nach rechts oder nach links. Nun, wie entscheidet ihr diese Frage? Sämtliche Hände bewegten sich. Lasst mich noch eine andere Frage stellen. Wenn ihr abends nach Hause kommt und euer Haus ist verschlossen, welche Hand benutzt ihr für das eigentliche Öffnen der Tür? Beobachtet die Hände. Die Menschen haben schon lange versucht, die Körpersprache in inhaltliche Vokabeln zu übersetzen, als wenn den Kopf zurücknehmen heißt, dass man reserviert ist und die Beine übereinander schlagen heißt, dass man verschlossen ist. Aber die Körpersprache funktioniert nicht so wie Worte. Sie funktioniert anders. Augen und Körperbewegung geben euch Informationen über den Prozess. Nach unserer Meinung ist der Prozess die eigentliche Domäne von professionellen Kommunikatoren. Wenn ihr euch mit dem Inhalt beschäftigt, ist es unvermeidbar, dass ihr den Leuten, mit denen ihr kommuniziert, Teile eures Glaubens und Wertesystems aufdrängt. Die Art der Probleme, die Menschen haben, hat gewöhnlich nichts mit den Inhalten zu tun. Sie haben etwas zu tun mit der Struktur, mit der Form, wie Sie Ihre Erfahrung organisieren. Wenn ihr angefangen habt, das zu verstehen, wird das Therapiemachen sehr viel leichter. Ihr braucht dann nicht mehr auf den Inhalt zu hören. Ihr braucht dann nur noch herauszufinden, wie der Prozess abläuft, was sehr viel einfacher ist. Es gibt noch ein wichtiges Muster, über das wir als nächstes sprechen wollen. Angenommen, ich bin dein Klient und du fragst mich, Nun, wie ist es Ihnen in der letzten Woche ergangen? Und ich antworte dir so tiefer Seufzer, Kopf gesenkt, Stimme leise. Oh, es hat alles gut geklappt in der letzten Woche. Seufzt, schüttelt seinen Kopf wie nein, lächelt leicht bitter. Es gab keine Schwierigkeiten. Nun, euer Lachen zeigt, dass es unter euch eine Reihe von Leuten gibt, die erkannt haben, dass das eine wirklich sehr ungewöhnliche Art der Kommunikation ist. Die Bezeichnung, die wir dafür übernommen haben, ist Inkongruenz. Was ich mit meiner Stimmlage und mit den Bewegungen meines Körpers und meines Kopfes zeige, passt nicht zu meinen Worten. Nun, wie könnt ihr als professionelle Kommunikatoren darauf reagieren? Welche Wahlmöglichkeiten habt ihr, dieser Situation zu begegnen? Frau, wenn ich dich gut kennen würde, würde ich zu dir sagen, ich glaube dir nicht. Oder ich könnte sagen, nun, du siehst nicht sehr glücklich aus, weil alles gut läuft. Du würdest also die Diskrepanz, die du wahrnehmen konntest, metakommentieren und den anderen damit konfrontieren. Würde jemand anders darauf reagieren? Mann, ich würde versuchen, dir zu helfen, beide Botschaften auszudrücken, vielleicht die nonverbale zu verstärken. Okay. Eine Gestalttechnik, die nonverbale Botschaft so lange verstärken zu lassen, bis auf diese Weise eine bestimmte Erfahrung zugänglich wird, stimmt's? Okay, das ist eine weitere Wahlmöglichkeit. Versteht jeder die Wahlmöglichkeiten, über die wir bis jetzt gesprochen haben? Unser Beruf besteht darin, Wahlmöglichkeiten zu schaffen. Der Begriff Inkongruenz bezeichnet einen Ansatzpunkt für Wahlmöglichkeiten, der sich in eurer Erfahrung, wenn ihr im Gewerbe der Kommunikation tätig seid, laufend wiederholt. Daher ist es sinnvoll, dass ihr ein großes Repertoire an möglichen Reaktionen habt und wisst, ich hoffe eher auf der unbewussten Ebene als der bewussten, was das Resultat sein wird, wenn ihr eines dieser Muster oder eine dieser Techniken auswählt. Metakommentieren ist eine Wahlmöglichkeit und ich denke auch eine gute. Jedoch, es ist nur eine unter anderen. Wenn ich Therapeuten beim Kommunizieren zusehe und zuhöre, fällt mir oft auf, dass viele von ihnen nur über diese eine Wahlmöglichkeit verfügen, wenn sie es mit Inkongruenz zu tun haben. Dass die Leute, deren Beruf es ist, Wahlmöglichkeiten zu schaffen, selbst keine haben. Ihr möchtet eine Menge Wahlmöglichkeiten haben, um auf Inkongruenz zu reagieren. Ihr möchtet die Möglichkeit haben, den nonverbalen Teil verstärken zu lassen oder den anderen einen Lügner zu nennen und ihn anzugreifen oder ihn zu ignorieren oder einfach zurückzuspiegeln und inkongruent zu sagen, ich bin so froh und schüttelt seinen Kopf, lächelt spöttisch. Oder ihr könnt den anderen kurz schließen, indem ihr die verbale gegen die nonverbale Botschaft vertauscht. Das ist aber schlimm. Lächelt und nickt mit dem Kopf. Die Reaktion, die er damit auslöst, ist faszinierend, denn die meisten Leute haben keine Ahnung, was sie verbalisiert hatten. Entweder gehen sie in die Konfusion oder sie fangen an, die Botschaft explizit zu verbalisieren, die vorher nonverbal war. Es ist beinahe so, als wenn sie alles bewusste Material nehmen und es unbewusst machen und umgekehrt. Oder ihr könntet euch entscheiden, mit einer geeigneten Metapher zu reagieren. Das erinnert mich an eine Geschichte, die mein Großvater Omara mir einmal erzählt hat. Er selbst war Ire, aber erzählte von einem baltischen Land, in dem er als junger Mann einige Zeit verbrachte, als er arm und notleidend und doch erlebnishungrig Europa bereiste. Der Herrscher dieses kleinen baltischen Fürstentums, es war noch vor dem Zweiten Weltkrieg, als es noch eine Menge kleiner Länder gab, hatte ein Problem. Der Minister des Inneren hatte keinen guten Draht zum Minister des Äußeren. Und irgendwie kamen einige Dinge, die nach der Einsicht des Ministers des Äußeren bei einem vernünftigen Handelsabkommen, das mit den umliegenden Ländern abgeschlossen werden sollte, berücksichtigt werden müssten, in Konflikt mit anderen Dingen, von denen der Minister des Inneren das Gefühl hatte. Nun, wie lernen Menschen, inkongruent zu sein? Stellt euch ein Kind vor, das nach Hause kommt und seinen Eltern eine Arbeit gibt, die es zurückbekommen hat. Die Eltern sehen sie durch und der Vater sagt, finsterer Blick, schüttelt den Kopf wie nein, scharfe Stimme, »Oh, ich bin hocherfreut, dass du mir das nach Hause bringst, mein Sohn!« Was tut das Kind? Es wird sich vorbeugen und Meta kommentieren. Du liebe Zeit, Papa, ich höre, dass du sagst, du bist froh, aber mir fällt auf. Nicht, wenn man ein Kind ist. Eines, was Kinder tun, ist, sie werden hyperaktiv. Eine Hemisphäre registriert den visuellen und tonalen Input und die andere registriert die Worte und ihre digitale Bedeutung. Sie passen nicht zusammen. Sie passen dort am wenigsten zusammen, wo die beiden Hemisphären sich am meisten überschneiden, in der kinästhetischen Repräsentation. Wenn ihr ein hyperaktives Kind beobachtet, so wird der Auslöser für die Hyperaktivität immer eine Inkongruenz sein. Und sie wird hier an der Mittellinie des Rumpfes anfangen und sich dann ausbreiten in alle möglichen Verhaltensweisen. Ich möchte euch jetzt wieder bitten, etwas zu tun. Ich möchte, dass ihr eure rechte Hand hebt. Hat jemand irgendeine Inkongruenz bemerkt? Mann, du hast deine linke Hand gehoben. Ich habe meine linke Hand gehoben. Genau wie viele andere hier. Einige von euch hoben ihre linke Hand. Einige von euch hoben ihre rechte Hand. Einige von euch haben nicht mitbekommen, welche Hand ich gehoben habe. Mir kommt es auf Folgendes an. Wenn ihr alle Kinder wäret, so müsstet ihr einen Weg finden, um mit Inkongruenz fertig zu werden. Was Leute typischerweise tun, ist, dass sie ihre Erfahrung zerstören, damit sie kongruent wird. Gibt es hier jemand, der mich tatsächlich hat sagen hören, hebt eure linke Hand? Viele von euch hoben ihre linke Hand. Einige taten es und dachten wahrscheinlich, sie würden ihre rechte heben. Wenn ihr die Inkongruenz nicht bemerkt habt, habt ihr irgendwie die Beziehung zwischen eurer eigenen kinästhetischen Erfahrung und meinen Worten gelöscht, um eure Erfahrung kohärent zu machen. Wenn gemischte Botschaften ankommen, so besteht eine Möglichkeit, mit dieser Schwierigkeit fertig zu werden, darin, eine der Dimensionen buchstäblich aus dem Bewusstsein auszuschließen, den verbalen Input, den tonalen Input, die Körperbewegungen, die Berührung oder den visuellen Input. Man kann voraussagen, dass das hyperaktive Kind, das seine rechte Hemisphäre aus dem Bewusstsein ausschließt, sie arbeitet natürlich weiter nur außerhalb des Bewusstseins, später von visuellen Vorstellungen verfolgt wird. Tote Babys fließen aus Hot Dogs, die in der Luft über dem Schreibtisch des Psychiaters schweben. Diejenigen, die die Kinästhetik ausschließen, werden das Gefühl haben, dass sie total mit krabbelnden Insekten übersät sind, was sie wirklich verrückt macht. So etwas werden sie euch erzählen. Es war das Zitat eines Schizophrenen. Diejenigen, die den auditiven Teil ausschließen, werden Stimmen hören, die aus den Wänden kommen. Denn sie geben buchstäblich auf, sich dieses ganze System und die Information, die sie durch dieses System erhalten, bewusst zu machen, als eine Möglichkeit, sich vor wiederholter Inkongruenz zu schützen. Als wir in diesem Land psychiatrische Krankenhäuser besuchten, fiel uns auf, dass die Halluzinationen zum überwiegenden Teil auditiv waren. Denn in unserer Kultur beachten die Menschen das auditive System nicht so sehr. In anderen Kulturen treten Halluzinationen gehäuft in den anderen Repräsentationssystemen auf. Frau, ich würde gern noch mehr darüber hören, denn ich bin kürzlich über dieses Thema gestolpert, als ich mich mit Leuten über halluzinatorische Phänomene unterhalten habe. Nach meiner Meinung sind halluzinatorische Phänomene genau das, was wir hier schon den ganzen Tag tun. Es gibt keinen formalen Unterschied zwischen einer Halluzination und den Prozessen, die ihr durchlauft, wenn ich euch bitte, irgendetwas zu erinnern, was heute Morgen war, oder was passiert, wenn ich Ammoniak sage und ihr alle Uah macht. Soweit ich weiß, gibt es einige sehr feine Unterschiede zwischen den Leuten, die in der Psychiatrie sind und denen, die nicht dort sind. Einer ist, dass sie sich in unterschiedlichen Gebäuden aufhalten. Der andere ist, dass viele von ihnen anscheinend keine Strategie haben, um zu erkennen, was eine gemeinsame Realität konstituiert und was nicht. Wer hat ein Haustier? Kannst du dein Haustier hier auf dem Stuhl sitzen sehen? Ja. Okay. Nun kannst du zwischen dem Tier, das du hier hast, und dem Stuhl, auf dem es sitzt, unterscheiden? Gibt es irgendetwas in deinem Erleben, was zulässt, dass du unterscheiden kannst zwischen der Tatsache, dass du die visuelle Vorstellung des Haustieres dort erzeugt hast, und der Tatsache, dass das Bild des Stuhles da war, bevor du es absichtlich erzeugt hast? Gibt es irgendeinen Unterschied? Vielleicht nicht. Frau: Oh, doch, es gibt einen. Okay. Worin besteht er? Woher weißt du, dass es einen realen Stuhl gibt, aber keinen realen Hund? Frau, ich kann diesen Stuhl mit meiner Hier-und-Jetzt-Realität tatsächlich sehen. Aber den Hund kann ich mir nur in meinem Kopf ausmalen, vor meinem geistigen Auge. Du siehst nicht den Hund hier auf dem Stuhl sitzen? Frau, nun nur vor meinem geistigen Auge. Worin besteht der Unterschied zwischen dem Bild des Stuhles vor deinem geistigen Auge und dem Bild des Hundes vor deinem geistigen Auge? Gibt es einen Unterschied? Frau, nun, eins ist hier und das andere nicht. Ja, trotzdem, woher weißt du das? Frau, nun, wenn ich wegsehe und dann wieder hinschaue, sehe ich den Stuhl immer noch. Aber wenn ich aufhöre, an den Hund auf dem Stuhl zu denken, ist er nicht mehr da. Okay. Du kannst mit dir selbst sprechen, stimmt's? Würdest du nach innen gehen und fragen, ob es auf der unbewussten Ebene einen Teil von dir gibt, der fähig ist, den Hund da zu behalten, wenn du wieder hinsiehst? Kannst du das bitte tun und herausfinden, ob du den Unterschied immer noch sagen kannst? Denn ich vermute, dass es auch noch andere Wege gibt, die du kennst. Frau, das Bild des Hundes ist nicht so klar. Okay. Das ist also eine Möglichkeit, wie du die Realität überprüfen kannst. Würdest du nach innen gehen und fragen, ob es einen Teil von dir gibt, der es genauso klar werden lassen kann? Frau, nicht solange ich wach bin. Ich weiß, dass es dein Bewusstes nicht kann. Das ist nicht meine Frage. Kannst du mit dir selbst sprechen? Kannst du innerlich sagen, Hallo Mary, wie geht es dir? Ja, okay. Geh nach innen und frage, gibt es irgendeinen Teil von mir auf der unbewussten Ebene, der fähig ist, das Bild des Hundes so klar werden zu lassen, wie das des Stuhles? Und sei empfänglich für jede Antwort, die du bekommst. Sie kann verbal sein, sie kann ein Gefühl sein oder irgendetwas Visuelles. Während sie damit beschäftigt ist, weiß noch jemand, woran er den Unterschied erkennt? Mann, nun, als du vorhin auf den Stuhl schlugst, konnte ich das Geräusch hören. Das hätte ich nicht, wenn du auf den Hund geschlagen hättest. Also besteht deine Strategie im Wesentlichen darin, in ein anderes Repräsentationssystem zu gehen und zu überprüfen, ob es in dem System eine Repräsentation gibt, die dem entspricht, was du im anderen System wahrgenommen hast. Frau, ich weiß, dass ich den Hund dort hingesetzt habe. Woher weißt du das? Frau, ich kann mich daran erinnern, was ich gemacht habe. Okay, wie erinnerst du dich, dass du den Hund dahingesetzt hast? Ist es ein visueller Prozess? Sprichst du zu dir selbst? Okay, jetzt möchte ich, dass du den gleichen Prozess ablaufen lässt, um den Stuhl dahinzustellen. Ich möchte, dass du den Stuhl dahinstellst, obwohl er schon da steht. Ich möchte, dass du durch den gleichen Prozess gehst, den du benutzt hast, um den Hund dahin zu setzen, um den Stuhl dahin zu stellen und mir dann zu sagen, ob es, wenn überhaupt, einen Unterschied gibt. Weiß jemand, worauf das alles hinausläuft? Frau, wir sind alle schizophren. Natürlich sind wir alle schizophren. Artie Lang ist wirklich viel zu konservativ, wenn er von der Schizophrenie als einer natürlichen Reaktion spricht. Der nächste Schritt in der Entwicklung, den wir alle tun, ist die multiple Persönlichkeit. Ihr alle seid multiple Persönlichkeiten. Zwischen euch und einer offiziell diagnostizierten multiplen Persönlichkeit gibt es nur zwei Unterschiede. Erstens die Tatsache, dass ihr keine Amnesie habt für euer Verhalten in einem bestimmten Kontext. In einem anderen Kontext könnt ihr euch daran erinnern. Zweitens, ihr könnt wählen, wie ihr kontextgebunden reagieren wollt. Wann immer ihr in einem Kontext keine Wahlmöglichkeiten in euren Reaktionen habt, seid ihr ein Roboter. Also steht ihr vor der Alternative. Entweder seid ihr eine multiple Persönlichkeit oder ein Roboter. Überlegt es euch gut. Wir wollen damit klarmachen, dass der Unterschied zwischen euch und denen, die nicht wissen, dass ihre Halluzinationen Halluzinationen sind, nur der ist, dass ihr Strategien entwickelt habt, mit deren Hilfe ihr erkennen könnt, was gemeinsame Realität ist und was nicht. Und wenn ihr Halluzinationen habt, so wohl eher über Ideen und weniger über Dinge. Wenn einer hier im Seminar sagen würde, halt, Moment mal, da ist wirklich ein Hund, Das kann doch jeder sehen. Dann würde sicher jemand hier im Raum sich zur Verfügung stellen, um ihn in die Klapse zu begleiten. Nun, als Sally vorhin das Wort nachdenklich gebrauchte, halluzinierte sie und durchlief dabei exakt denselben Prozess, wie ihn ein Schizophrener durchläuft. Einmal guckte uns ein Psychiatriepatient an und sagte, »Habt ihr gerade gesehen, wie ich eine Tasse Blut getrunken habe?« Er machte genau das Gleiche. Er nahm einen Input von außen, kombinierte ihn auf eine interessante Weise mit einer innerlichen Reaktion und nahm dann an, alles käme von außen.